Lässt er ready to die, ohne Verbrecher zu sein. Wer ist fresher am Mike? Bin der Beste zur Zeit. Weil die anderen lutschen Schwänze für Hype. Jederzeit, Bratan, siehst du die sieben Ratan. Ich verkaufe meine Seele nicht an den Satan. Spiel keinen Bandam und brauche nicht zu labern. Von Doptikin am Stadtrand. Rapper sind hängen geblieben wie ein alter Sandsack. Sitzen am Weg in dem Dealen, kennen keinen Samstag. Und du fragst dich, wieso deine Eltern sich quälen. Die sind nach euch schon gekommen für ein besseres Leben. Wollten, dass du Schule machst und du stellst den Probleme, Bruders Herz deiner Eltern krieg keine Prothese und du denkst, du wärst Gangster. Machst das direkt dein Abi klar, schön parallel dazu mach ich mir mein Abi klar. Ready to die, Papa, vielleicht komm ich bald, vielleicht auch in 80 Jahren. Trotzdem rap ich selbst in Fahrt. Leute haben keine Klasse und wollen S-Klasse fahren. Ich komm von der Straße und ich kenn den Bahn nach Barem. Doch ich habe nur drei Ziele: Camaro, Frau, Kind im Wollstand, Kickdown, Zettel 1 nach Hause, auf dem Tisch steht Bosch warm. Und nicht wegen Strafdelikten in Haft zu sitzen und deine Frau und Kind sich danach wegen Hass verpissen. Bleib ich lieber beim Papa zu spitten, damit die Hater anfangen danach vor dem Hass zu schwitzen. Ich komm hoch aus dem Untergrund wie ne Submarina und meine Texte treffen Herzen wie ne Submaschine. An Jack Cabretta Brat, auf die Rapper Brat, auf die Blender Brat mit Barretta Brat. Und nein, ich kenne keine Gegner Brat, denn Rapper ist ein Haufen Wecker. Möchte gern Messerstecher, die flowen vom Benzer und spielen den Gangster und Rapster. Doch anstatt Schüsse aus deren Fenster habe ich danach deren Brüder. Am Apparat kam aus meinem Vaterstadt Russland mit 10 Jahren Mädels sehen auf Insta viele Follower und gehen blasen bei Jungs. Die eine Legends und Supreme tragen deren Leben, dreht sich nur um Fahrzeuge GWP, Dali, Koks, Bitches, Party. Alle wollen Highlife spüren, doch dieser Lifestyle wie dich nicht so Skyline. Wenn Gerüchte machen ständig Runde wie Autos bei Nesca. Und trotz der globalen Erwärmung werden Menschen kälter. Es tut mir weh, diese Oberflächlichkeit. Es gibt keine Menschen mehr mit Bodenständigkeit. Braucht kein Geld in der Tasche, keine Welt mit der Flasche, auch kein Flex. Mit ner Waffe braucht die Text. Trick zum Atmen will die Best, denn wir achten auf den Rest. Einfach kack mal die, die ständig hinterhält dich wie das Letzte. Verachten, bleib lebendig und verschreck dich meine Seele. Drum hassen, Mama, irgendwann mach ich deine Tränen zum Lachen.